Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Johannesbrief, 3. Kapitel, Vers 2. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Gott segne dieses Wort. Seine Wiederkehr. In diesem Bibelvers hier aus dem 1. Johannesbrief im 3. Kapitel im Neuen Testament lernen wir mehr über die Wiederkehr von unserem Herrn Jesus Christus. Das heißt also am jüngsten Tag, wenn unser Jesus Christus wiederkehrt, werden wir sehen, wie er wirklich ist, so wie uns das Johannes hier schreibt. Worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass im 1. Johannesbrief, dass da Johannes der Gemeinde, den Glaubensbrüdern und Schwestern da hilft, zu verstehen, dass sie in vieler Weise, dass der Teufel, ja, der Satan in vielen Weisen versucht, die Folgen, also die Jesus Christus folgen, in die Irre zu führen. Ja? Und lest mal den ganzen Johannesbrief durch, auch die anderen beiden Johannesbriefe. Und Johannes ermahnt sie eben aufzupassen, sich nicht in die Irre führen zu lassen. Und das kommt immer wieder und wieder. Und hier ist es so, dass wir auch verstehen, dass es darauf ankommt, ja, einander zu lieben, als Christen vor allem. Ja? Dass wir in der Glaubensgemeinde, dass wir zusammen, wir, die wir Jesus Christus folgen, nicht nur sagen, dass wir Christus folgen, aber es auch wirklich tun, dass das auch in Wort und Tat umgesetzt wird. Und darauf kommt das hier an. Denn seine Wiederkehr ist eben das letzte Ereignis, also am jüngsten Tag, wenn Zeit, ja, Erde, Zeit, alles andere, wenn alles endet und dann die Ewigkeit beginnt in und durch Jesus Christus. Und so ermahnt eben auch Johannes hier, dass wir jetzt schon, obwohl wir uns nicht vorstellen können, wie es sein wird, wie wir sind, wenn Christus wiederkehrt, dass wir Aufgaben haben, ja, dass wir Jesus Christus folgen und der Heilige Geist uns jetzt schon im Hier und Jetzt leitet und wir, die wir als reuige Sünder zu ihm kommen, dass er uns hilft, vor allem uns um andere zu kümmern, ja, vor allem andere Menschen, die ja, Glaubensbrüder, Glaubensschwestern, Christen. Und es war hier nun so, dass da da war ein Zwiespalt in der Gemeinde, ja, weil falsche Prediger kamen, Leute, die eben nun Gott im Fleische verneint haben, Jesus Christus als Gott im Fleische verneint haben. Und das hat zu vielerlei, Situationen geführt, wo Christen sich voneinander abgewendet haben und sich der Welt, also den leeren Versprechungen der Welt, zugewandt haben und auch falschen Leuten zugehört haben, also die nicht Gottes Wort gepredigt haben, sondern für ihren eigenen Gewinn, ja, für monetären Gewinn, also um Geld zu verdienen, dann Leute in die Irre geleitet haben und nicht die Bibel gelehrt haben, also Gottes Wort. Und darauf kommt sie an und auch innerhalb von Glaubensgemeinden, also wo Menschen zusammengekommen sind, als Brüder und Schwestern, waren eben auch viele dort, wie Johannes uns auch schreibt, die zwar sagen, sie sind folgen Christus, aber in Wort und Tat, deren Herzen sind nicht so ausgerichtet. Und das ist auch heute so, da müssen wir verstehen, dass wir da der Heilige Geist hilft uns, die dritte Person der Dreifaltigkeit, eben zu verstehen, dass bevor Christus nun wiederkehrt, wir eben unterscheiden zwischen Gut und Böse, Leute, die etwas vorgeben, aber das nicht tun. Ja, an den Werken sollen wir sie erkennen, sagt unser Jesus Christus, ja. Und darauf kommt es an, dass wir als Kinder Gottes leben. Und lest mal weiter, das sind also auch falsche Propheten im vierten Kapitel. Und es geht immer wieder darum, dass wir ja, uns auch lieben. Das heißt also, dass wir uns um andere Menschen kümmern. Und vor allem eben auch jetzt hier in der Glaubensgemeinde, dass wir sehen können, wo und wie uns unser Jesus Christus einsetzen kann. Dass Leute Schwierigkeiten haben oder in Not sind. Wie können wir helfen? Ja, wie können wir helfen? Und das ist es. Aber diese Frage im Gebet dann und in Gottes Wort dann Jesus Christus stellen, dann sind wir auf dem richtigen Wege. Ja, was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Soll ich helfen, lieber Jesus? Sag mir das, ja. Und ja, bis zu seiner Wiederkehr ist hier die Einladung, dass wir uns um andere kümmern, besonders um andere, die auch Christus folgen, mit ganzem Herzen und nicht nur so tun. Ja, darauf kommt es hier an. Das ist dann Christus Wiederkehr. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Versprechen, dass wir wissen, wie Johannes das schreibt, dass wir bei seiner Wiederkehr sehen, wie du wirklich bist, aber eben auch jetzt schon deine Attribute, also dein Wesen, deine Persönlichkeit in und durch den Heiligen Geist leben können, erfahren können und eben auch den anderen helfen mit Rat und Tat und in sehr praktischer Weise. Ja, wie kann man jemand helfen? Vielleicht ist jemand allein oder jemand ist in Not oder das kann auch finanzielle Not sein, das können so viele Sachen sein, ja. Aber der Heilige Geist leitet uns, du leitest uns immer auf den richtigen Weg in deinen Zeitrahmen und deinen Zeitplan. Und bis zu deiner Wiederkehr ist das eben unsere Aufgabe, auch bevor wir sterben, ja. Und wenn du also noch nicht wiedergekehrt bist, wenn wir dann sterben, bis dorthin, dass wir dir folgen. Und der Heilige Geist hilft uns dann hier, als wir, die wir Christus folgen, dann deine Arbeit zu verrichten. Und die gottgegebene Arbeit, die du uns gibst. Und das lernen wir eben auch nur durch die Bibel, tagtäglich in der Bibel lesen und beten und wirklich wertvolle Zeit mit dir, unserem Jesus Christus, zu verbringen. Und das beten wir für alle, dass der Heilige Geist uns und in unsere Herzen spricht und uns hilft, in und durch dich zu wachsen. Du tust alles für uns, Herr Jesus, ja, durch das, was du am Kreuz getan hast. Unsere Aufgabe ist, dir zu folgen in Wort und Tat und bis zu deiner Wiederkehr am jüngsten Tag in alle Ewigkeit. Danken wir dir für dein Wort. Und all diese Versprechen, die wir auch haben, wir beten dies in deinem geheiligten Namen, in Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.